SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Mit seinem autobiografisch geprägten Hörspiel Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche lädt Klaus Buckert, der ehemalige Hörspielleiter des Hessischen Rundfunks und seit den 60er Jahren Autor literarischer Texte und Hörspiele, zur Besichtigung all der akustischen Phänomene ein, die ihn bis heute retraumatisieren. Hört er ein bestimmtes Geräusch auch noch Jahrzehnte später, sind der Krieg und das ihm eigene Grauen wieder da. Aber es gab und gibt auch andere bedeutsame Geräusche in seinem Leben. Und mit jedem ist ein Erlebnis verbunden. Buckerts Hörspiel führt durch 13 Geräusch- und Erinnerungsräume, während es zugleich seine Umsetzung zum Thema macht und reflektiert. Katharina Bieler und Stefan Scheib, bekannt als Liquid Penguin Ensemble, haben den Text mit unterschiedlichen Erzählern, Detonationsgrollen, Klingelzeichen, Leitungsknistern und erinnerten Kindheitsstimmen inszeniert. Ja. Also los. Gehen wir rein. Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche von Christoph Buckert. Raum 1? Raum 1. Das kann nicht stimmen. Weit weg, hat er immer gesagt. Dumpf. Einmal hat er die Formulierung fernes Grollen benutzt. Bloß vor Ort, da wo das Geräusch herkam, dürfte es laut zugegangen sein, sogar sehr laut. Eine extreme Belastung der Trommelfelle. Über 30 Kilometer war die Aufregung der Luftmoleküle zu spüren, besonders nachts. Wie eine Drohung hörte es sich an. Noch ist Zeit. Überleg dir gut, was du machst. Den Regisseur hat er später gebeten, das Detail ernst zu nehmen. Gerade dieses Detail. Wenn Sie wünschen, besorge ich eine Tonbandkopie. Ich habe Zugang zum Geräuscharchiv meines Senders. Nicht nötig, hat der Jüngere geantwortet. Ich denke, ich habe verstanden. Uff. So ungefähr. Uff. Und uff, uff, manchmal dicht hintereinander. Dann kleine Pausen dazwischen. Mal kürzer, mal länger. Als stürzt ein Meteorit in einen Riesenberg Watte. Viele Meteoriten, ein Meteoritenschwarm. Die Geschütze waren die ganze Nacht zu hören. Mehrere Nächte. Tagsüber war der Weg versperrt. Wahrscheinlich gab es Ablenkung durch andere Geräusche. Das brachte die Moleküle durcheinander. Sie mussten mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Nachts war die Luft frei. Nachts wurde die Luft zum Komplizen eines einzigen Geräuschs. Kann man es so sagen? Das Wuff-Geräusch gelangte bis in unsere Stadt, obwohl die Front vorübergehend zum Stillstand gekommen war. Bis heute höre ich es. Jahrzehnte sind vergangen. Trotzdem höre ich es. Die heilende Kraft des Vergessens. Sowas hält er für Schwachsinn. Reine Illusion, behauptet er. Es gibt Wunden, die heilen nie. Sogar vor dieser Plattitüde schreckt er nicht zurück. Allerdings findet er es überflüssig, dauernd an der Vergangenheit rumzudoktern. Besser, man nimmt sich vor, nie wieder. Nie wieder darf das passieren. Beeinflussen können wir die Erinnerung sowieso nicht. Sie entscheidet alleine, was sie aufbewahrt und was sie für immer löscht. Wir werden gar nicht gefragt. Das Wuff ist gespeichert, irgendwo in meinem Kopf. Es lässt sich nicht abschalten. Das Gleiche gilt für das Klingeln an der Wohnungstür. Für den Wasserkrug von Frau Fiebrock. Für das Kreischen von Frau Bahre. Es ist sogar noch seltsamer. Die Erinnerung verlagert Geräusche nach außen. Das Wuff zum Beispiel ist 30 Kilometer weit weg. Wenn es sich meldet, befindet er sich wieder in der Wohnung seiner Kindheit. In einer Kleinstadt in Hinterpommern. Die Mutter öffnet das Fenster. Er hört es. Verstehen Sie, hat er dem Regisseur gesagt, es handelt sich um einen Vergangenheitstick. Immer wenn ich an damals denke, ist es da. Weit weg. Nicht allzu laut. Trotzdem spürt man die Gefahr. Wo das Geräusch herkam, da musste die Hölle los sein. Ein Tier mit Eisenzähnen, das langsam durchdreht und jeden zerfetzt. Nur wer sich rechtzeitig in Sicherheit bringt, wird überleben. Wieso eigentlich besichtigt er die Vergangenheit nicht alleine? Wieso braucht er uns als Begleitung? Er redet sich ein, dass er jede Form von Erinnerungskult hasst. Angeblich schüttelt es ihn, wenn er auf Zeitzeugen trifft, die andere mit ihren Erlebnissen erpressen. Wen interessiert das heutzutage noch? Nur wenn mehrere... Er meint, dann geht es nicht um ihn, sondern um irgendjemand. Und das Drumherum, hat der Regisseur gefragt. Was ist vorher passiert? Was danach? Das können wir uns sparen. Die Szene, die Sie inszenieren werden, enthält alles. Er sitzt mit seinen vier Geschwistern im Kinderzimmer. Plötzlich kommt die Mutter rein. Morgen geht es los. Wir haben es oft genug geprobt. Eure Rucksäcke sind gepackt, jeder zieht drei Mäntel übereinander an. Draußen sind minus 20 Grad. Zum Glück liegt der Bahnhof ganz in der Nähe. Hin und wieder fahren noch Züge. Bestimmt sind sie hoffnungslos überfüllt. Wenn es gut geht, werden zwei, drei Leerwaggons drangehängt. Das ist unsere Chance. Die meisten Nachbarn wollen hierbleiben. Sie glauben, es kommt nicht bis zu uns. Und wir? Hat sein Bruder Michael gefragt. Warum wir? Da ist sie zum Fenster gegangen und hat es geöffnet. Es war spät abends. Auch Kinder blieben damals lange wach, wegen der Fliegerangriffe. Die kamen selten vor Mitternacht. Hört ihr es? Hat sie gefragt. Raum 2. Kurz, kurz, lang, Frau Fiebrock. Lang, lang, kurz, Ehepaar Gare. Kurz, lang, kurz, Pastor Möller. Lang, kurz, lang, Familie. Familie Penzel. Die Zeit blieb für einige Sekunden stehen, wenn es an der Wohnungstür klingelte. Jeder fragte sich. Bin ich gemeint? Erst nachdem das geklärt war, lief die Zeit weiter. Als Flüchtlingsfamilie mussten wir froh sein, dass wir überhaupt irgendwo untergekommen waren. Man konnte ja weghören, wenn die vielen Menschen in der kleinen Wohnung einem auf den Geist gingen. Aber das Museum im Kopf hat alles gespeichert. Das ist Frau Fiebrock, die in der Gemeinschaftsküche ihren Waschkrug leert. Wieder und wieder. Und ihn sofort danach füllt. Wieder und wieder. Weil sie einmal pro Stunde kontrollieren will, was die anderen machen. Oh, das ist Frau Gahr, die übertrieben aufkreischt, wenn ihr Mann aus dem Bad kommt, bloß mit Handtuch bekleidet. Jeder soll mitkriegen, er steht ihm schon wieder. Das ist Pastor Möller. 4 oder 5 Mal pro Nacht schlurft er zum Klo. Und jedes Mal legt er eine Tropfenspur über den Flur. Da lebten sie schon in Bremen, ein paar Jahre später. Für eine 7-köpfige Familie waren die 2,5 Zimmer immer noch zu eng. Sein Kinderbett stieß ans Fußende des Elternbetts. Er spürte das Ruckeln. Was macht er mit ihr? Warum weint sie? Versuchen Sie, so authentisch wie möglich zu bleiben, hat er dem Regisseur empfohlen. Dann spürt jeder, was Sache ist. Wie sollte der junge Mann das hinkriegen? Er kannte sich mit sowas nicht aus. Was meinst du? Zum Beispiel, dass man alles zurücklassen muss. Die Möbel, die Teppiche, das eigene Bett. Die Bilder an der Wand, die Lampen, die Spielsachen. Umzüge hat es immer gegeben. Das ist nicht dasselbe. Wer umzieht, packt ein, was er liebt. Wenn die Wohnungstür zufällt und alle vertrauten Dinge bleiben drinnen, dann ist das eine Art Kurzschluss. Keine Ahnung, was man sieht, wenn das Licht wieder angeht. Verstehst du? Nie mehr trifft er die gleichaltrigen Freunde. Die Schaukel im Hof, der Garten, alles weg. Auch Helga Töwe, in der Wohnung unter uns. Einmal hat sie mir ihr Pipi gezeigt. Und dann lag die CD in der Post. Natürlich hat er die Inszenierung sofort angehört. Es stimmte nichts. Der Regisseur verteidigte sich am Telefon. Ich weiß, Sie haben an schweres Frontgeschütz gedacht, 10 Kilometer entfernt. Das hat nichts gebracht. Es klang zu harmlos. Als würden irgendwo in der Landschaft Kartoffeln abgeladen. Am besten, Sie hören ein zweites Mal rein, mit etwas Abstand. Dann merken Sie, ich musste so entscheiden. 4 Tage danach, der nächste Anruf. Hat der Eindruck sich geändert? Nein. Was ich höre, ist Maschinengewehrfeuer, wenige Straßenecken entfernt. Wenn das Kampfgeschehen so nah ist, kann niemand mehr fliehen. Besser, man versteckt sich im nächsten Keller. Die Inszenierung ist eine Fälschung. Raum 3. Die hölzernen Telegrafenmasten neben dem Bahndamm am kleinen Galgenberg. Wo befinden wir uns? Nach einem Umweg über die Ostsee, dann über Lübeck, Hamburg, Magdeburg sind sie in Halle an der Saale gelandet, bei den Eltern der Mutter. Der Vater war verschollen. Drähte wie Notenlinien, 5 Meter über den Köpfen. Wie ein Ohr gegen das Holz presste, konnte die telefonierenden Stimmen hören. Bloß meine Schwester Elisabeth hat verstanden, was die Leute sagten. Euer Haus in Stargard steht noch. Seid ihr bald zurück? Im Vorgarten gibt es einen Bombenfrieden. Alle Fensterscheiben kaputt, die Gardinen hängen nach draußen. Die russischen Soldaten benutzen Wörter, die niemand kennt. Und Helga Töwe? Die lebt. Sie fragt nach dir. Der verantwortliche Redakteur meldete sich. Du hast einen meiner besten Mitarbeiter gekränkt. Fälschung? Was für ein Wort! Musste das sein? In deinem Fall hat er sich besondere Mühe gegeben. Nie mische ich mich ein. Diesmal geht es um etwas, das keiner beeinflussen kann. Das Geräusch sitzt in meinem Kopf seit Jahrzehnten. Wer es ändert, verharmlost die Geschichte. Worum handelt es sich denn? Hat der Redakteur gefragt. Um das Geräusch selbst? Oder um das, was es für dich bedeutet? Raum 4? Die Nacht im Hotel Colón in Lissabon? Auf gut Glück lauscht er an der Zimmerwand. Mal sehen, was nebenan passiert. Die Frau stöhnt, wimmert, keucht, endlos und immer wieder. Fast eine Stunde lang. Wovon Männer träumen? Gier. Eine nicht zu zähmende Gier. Von Neid zerfressen kann er bis zum Morgengrauen nicht einschlafen. Am nächsten Vormittag? Er sitzt in einem Sessel neben der Rezeption, um auf sein Taxi zu warten. Da habe ich es mitbekommen. Ein Stammgast des Hauses war im Bad ausgerutscht. Mit gebrochener Hüfte, mit zertrümmertem Schenkelhals. Vor Schmerzen, stöhnend und wimmernd. Brauchte er fast eine Stunde, bis er das Nachttischtelefon erreichte. Nichts anderes war durch die Wand zu hören. Noch Tage später hatte ich das Gefühl, ich muss mich irgendwo entschuldigen. Rückfahrt von einer Dienstreise. Raum 5. Zwischen Köln und Frankfurt. Gegen 2 Uhr nachts. Das Hindernis stand quer auf der Autobahn. Ein Geländewagen mit Anhänger. Die Verkehrspolizisten haben sofort versichert, Sie hatten nicht die geringste Chance. Warum gehört das hierher? Das Zwillingsgeräusch. Wenn das eine sich meldet, stellt das zweite sich ein. Aber... Der andere Knall? War während der Flucht über die Ostsee zu hören. Die Mutter hatte Schiffsplätze ergattert. Erstaunlicherweise ging das leicht. 2 Tage vorher war die Gustloff gesunken. Alle hatten Angst vor den U-Booten. Der Marinekutter sollte in letzter Sekunde eine Wunderwaffe testen. Die Flüchtlinge, die man mitnahm, schliefen auf dem Boden der Kapitänskajüte. Plötzlich der Schlag. Ein Torpedo? Das war der erste Gedanke. Aber es musste eine harmlosere Ursache geben. Schwimmender Mast, riesige Eisscholle. Genau weiß ich es bis heute nicht. Ich war mit was anderem beschäftigt. Nämlich? Erwachsene stinken, wenn sie Angst haben. Sekundenschnell füllten Schweißmoleküle den Raum bis unter die Decke. Wenn Ältere, denen die Kinder vertrauen, selber die Hose voll haben, dann ist... Ja, dann ist das... Ein Riss in der Welt. Später? Auf der Autobahn? Da habe ich gestunken. Blick in den Rückspiegel. Von hinten kamen die Wölfe. Die Fahrertür war verbogen. Sie klemmte. Unsere Hirnzellen reagieren einwandfrei in so einem Moment. Wie der Blitz bin ich über die Handbremse geklettert und drüben ausgestiegen. 4 weitere Autos sind ineinander gekracht. Tote gab es keine, allerdings Verletzte. Er musste helfen, eine blutüberströmte Jugoslawin aus einem der Wracks zu bergen. Auf der Böschung daneben hat er gesessen. Wer? Na, er. Was hat er gesagt? Mehrmals bist du mir entkommen. Bei der Passage über die Ostsee. Als der GI dich als Schutzschild verwendet hat. Dann der Mann mit dem Koffer. Hier auf der Autobahn schon wieder. Aber mach dir keine Hoffnung. Irgendwann erwische ich dich. Was soll das? In Raum 1 waren wir doch schon. Ein halbes Jahr später gab es eine Einladung. Die Inszenierung wurde öffentlich vorgeführt, mit anschließender Publikumsdiskussion. Er saß zusammen mit dem Regisseur auf dem Podium. In Reihe 2 stand jemand auf. Das Stück hat einen Fehler. Von weit entferntem Geschützfeuer ist die Rede, vor dem eine Familie fliehen muss. Ich habe Ähnliches durchgemacht. Wie Sie sehen, lebe ich noch. Bei Maschinengewehrfeuer, wie es eben zu hören war, hätten wir es nicht geschafft. Der Regisseur neben mir wurde unruhig. Bisher war er überzeugt, er hat im Interesse des Publikums gehandelt. Jetzt meldete sich jemand, der sich betrogen fühlte. Du musst ihm helfen, habe ich gedacht. Auch wenn er gepatzt hat, er ist dein Partner. Was hast du gesagt? Ist das nicht herrlich? Neben mir sitzt ein junger Mann, der so eine Situation nicht kennt. Was Sie ansprechen, ist ein Friedenssignal. Die heutige Generation ist mit anderen Geräuschen beschäftigt. Du kamst dir edel vor? Großzügig, kollegial? Erst Jahre später ist mir klar geworden, auch Geräusche haben eine Ehre. Sie lügen nie. Immer sind wir es, die leichtfertig damit umgehen. Raum 6. Das ist ebenfalls in Halle passiert. 300 Meter vom Haus der Großeltern entfernt. Unsere Mutter hat einen Moment nicht aufgepasst. Martin, mein kleiner Bruder und ich sind ausgebüxt. Seit Tagen mussten wir im Keller hocken. Ringsum Niemandsland. Die deutschen Truppen hatten sich hinter den nahen Bahndamm zurückgezogen. Die Befreier ließen auf sich warten. Plötzlich das Dröhnen von schweren Motoren. Eigentlich wollten die beiden bloß nachsehen, was draußen los ist. Führung am Ende der Straße war durch Panzersperren verrammelt. Über die Gleise robben? Das ließ sich mit einem einzigen Maschinengewehr verhindern. Irgendwie mussten die Amis auf die andere Seite kommen. Einer der GIs hat mich gepackt und vor sich hergetragen. Die SS-Leute in der Flakstellung auf dem kleinen Galgenberg durften nicht schießen. Es sei denn, sie wollten einen deutschen Jungen erwischen. Erst hat er gar nicht kapiert, in welcher Gefahr er sich befand. Der Amerikaner drückte meinen Kopf gegen seine Brust, als wollte er sagen, keine Sorge, ich beschütze dich. Deswegen konntest du das Pochen hören. Das Herz da drinnen arbeitete wie eine Maschine. Wahrscheinlich wusste der Mann selber nicht, wie die Sache ausgeht. Er hatte mehr Angst als du. Dass die da drüben sich nicht wehrten, einzig und allein das hat uns gerettet. Eine Viertelstunde später waren die 9 Leute gefangen. Sie wurden abgeführt mit einer Sklavenkette um den Hals. Auch dazu gibt es ein Zwillingsgeräusch. Zu der Zeit lebte die Familie schon in Bremen. Der Vater war zurück. Er hatte Frau und Kinder in den Westen geholt. Ein fremder Mann hat ihn angesprochen, abends, auf dem Weihnachtsmarkt. Willst du ein Geschenk kaufen? Ja, für meine Brüder. Die Eltern kriegen ein selbstgemaltes Bild. Michael und Martin würden über sowas bloß lachen. Aber du hast kein Geld. Wenn du mir hilfst, einen Koffer zu tragen, dann kannst du 2 Mark verdienen. Also bin ich mitgegangen. Als er mich in eine unbeleuchtete Trümmerstraße führte, wie es sie noch überall gab, wurde mir mulmig. Trotzdem bin ich nicht umgekehrt. An einer besonders dunklen Stelle hat der Kerl ihn von hinten gepackt. Sein linkes Ohr wurde gegen den Anorak gepresst. Der Reißverschluss hatte die Backe aufgeritzt. Bis heute hat er dort eine Narbe. Es war das gleiche Geräusch. Das Herz da drinnen arbeitete wie eine Maschine. Ich tu dir nichts. Ich will bloß unten anfassen. Als der Mann den Griff lockerte, um den Hosenstall des Jungen zu öffnen, konnte er sich befreien. Ich bin gerannt und gerannt, bis ich wieder unter Menschen war. Von solchen Erinnerungen ist er nie losgekommen. Er hat sogar welche dazu erfunden. Keiner wollte zuhören, wenn er damit anfing. Viel zu viele hatten Ähnliches erlebt. Lass es gut sein, hat man gesagt. Du bist ein Kind. Was meinst du, was wir Erwachsenen durchgemacht haben? Also dachte er, wenn ich eine Schippe drauflege, dann müssen sie zuhören. Angeblich haben seine Mutter, seine 4 Geschwister und er in einem Hochbunker gesessen. Raum 7. In Nähe des Bahnhofs Zoo in Berlin. Draußen ein nicht endender Terrorangriff. Die Betonwände zitterten und schwankten. Die ersten bekamen Atembeschwerden. Ein alter Mann wurde ohnmächtig. Der Strom fiel aus. Panik, Geschrei, Chaos. Das heißt, wenn ein ganzes Stadtviertel brennt, holen die Ventilatoren kaum noch Sauerstoff rein. Es gibt ihn da draußen nicht mehr. Stattdessen überhitzt die Bunkerluft. Die Ventilatoren müssen abgeschaltet werden. Wenn auch die Generatoren schlapp machen, herrscht Dunkelheit. Schwindelgefühle, Erstickungsanfälle. Einer nach dem anderen kippt um. Obwohl weiter die Bomben fielen, beschloss man, den Bunker zu räumen. An den Ausgängen gab es Wasserbecken. Jedem wurde eine triefende Wolldecke zugeteilt. Lauf los, immer geradeaus, aber pass auf. Rechts und links brennen die Häuser. Schütz vor allem die Augen, halt die nasse Decke davor. Feuerwehrleute spritzten eine Art Dom. Als er die Townsienstraße erreichte, haben Rotkreuzschwestern ihn aufgefangen. Aber das war gelogen. Nicht ganz. Ich habe es aus verschiedenen Erlebnissen zusammengebastelt. Die Sache mit dem Bunker und der Wolldecke stimmt. Allerdings in einer anderen Stadt. Das mit dem gespritzten Wasserdom und den Rotkreuzschwestern hatte ich irgendwo gelesen. Wenn die Zuhörer geschockt schwiegen, schämte ich mich. Alles wird falsch erzählt. Fast immer wird es falsch erzählt. In der Erinnerung sind wir entweder Helden oder Opfer. Dabei stimmt keins von beidem. Man ist nichts. Überhaupt nichts. Was soll das heißen? Millionen haben das Gleiche erlebt. Auf den Einzelnen kommt es nicht an. Dass du keine Chance hast, irgendjemand zu sein, dass es in dem Durcheinander egal ist, völlig egal, was mit dir passiert, darüber sollte man berichten. Wer die eigenen Erlebnisse trotzdem wichtig nimmt, der verschweigt das Entscheidende. Wenn Entsetzen zum Alltag wird, dann gibt es kein Entsetzen mehr. Es ist normal geworden. Aber was soll's, wir Menschen sind so gestrickt. Nachdem alles vorbei war, hat jeder darauf gepocht, dass seine Erlebnisse was Besonderes sind. Etwas besonders Entsetzliches. Macht er selber es denn anders? Immerhin schickt er uns vor. Eine Zeit lang habe ich tatsächlich gedacht, das hilft. Raum 8. Ein Zug unterwegs. Endlich mal was Friedliches. Nachtfahrt mit dem TGV. Von Marseille nach Straßburg. Weil er sich geschworen hat, nie mehr ein Flugzeug zu besteigen, über das Thema sprechen wir noch, musste er ein Schlafwagenabteil mieten. Irgendwann ist er aufgewacht. Um nachzusehen, wie weit der Zug schon gekommen ist, schob er die Gardine beiseite. Die Landschaft draußen wirkte unbewohnt. Flussufer im Mondlicht. Von Silber übergossene Büsche. So ist sie, die Stille. Das habe ich gedacht. Obwohl niemand zusieht, erledigen die Bäume, das Wasser, die Gräser ihre Pflicht. Die Pflicht, vorhanden zu sein. Auch Stille ist ein Geräusch. Ein besonders wichtiges Geräusch. Mindestens das könnte er alleine erzählen. Wir sind ein Teil von ihm. Der Teil, der nie Ruhe gibt. Anhand von Regionalkarten war schnell geklärt, wo die Rhontallinie an einem Nebenfluss entlang führt. Es musste sich um den Unterlauf der Ardèche handeln. 4 Monate danach bin ich dort gewesen. Mit Zeltplane und Wasserflasche. Wie ein Dieb schlich er aus dem Hotel gegen 2 Uhr morgens. Den Weg zum Flussufer hatte er bei Tageslicht erkundet. Jetzt saß er zwischen den Silberbüschen. Hin und wieder rauschte in meinem Rücken ein Zug vorbei. Wenn es sich um Güterzüge handelte, dauerte es lange, bis der Lärm verebbte. Manchmal näherte sich schon der nächste Zug, bevor der vorige verstummt war. Aber es gab sie. Die Stille. Schwarz und lautlos schoss das Flusswasser über die Ufersteine. Die Nacht an der Ardèche hat vieles geändert. Ich habe den Museumswärter engagiert. Er sollte in Zukunft aufpassen. Auch auf euch. Was für ein Museumswärter? Wenn es stimmt, dass niemand mir zuhören will, obwohl du selber nicht vergessen kannst, dann musst du dich eben zwingen. Die anderen haben ja recht. Wo kommen wir hin, wenn alle erzählen und erzählen und erzählen? Wiederholung, sinnlose, idiotische Wiederholung, Gleichmacherei, sinnlose, idiotische Gleichmacherei, das ist Krieg. Ob du überlebst, hängt nicht von dir ab. Reiner Zufall, reines Glück. Alle, die es nicht geschafft haben, könnten Schlimmeres berichten. Die mit Genickschuss, die Gehängten, Vergasten. Aber sie würden schweigen. Weil Worte nicht reichen für das, was Menschen sich antun. Das Einzige, was übrig bleibt, halt endlich den Mund. Hilf lieber, dass der Wahnsinn nicht nochmal passiert. Was war denn nun mit dem Museumswärter? Der sollte aufpassen, dass die Erinnerungen nicht mehr rauskommen. Na bestens. Wo bleibt er denn, Aufpasser? Ich bin schwer beeindruckt. Tut mir leid. Diesmal saß er in einer Abhörkabine. In dem Sender, für den er viele Jahre gearbeitet hat. Es war spät geworden, das Funkhaus hatte sich geleert. Bloß in der Nachrichtenredaktion brannte noch Licht. Die Serie Flüsse der Welt war ein Publikumserfolg. Die nächste Folge sollte den Mekong behandeln. Er hörte das Tonband durch, das eine Assistentin im Archiv entdeckt hatte. Eine Schmonzette aus dem Indochina-Krieg. Ein Leutnant der fremden Legion hält eine einheimische Krankenschwester im Arm. Unter Tränen beichtet sie, dass die Familie die Beziehung nicht wünscht. Plötzlich merke ich, mein Herz rast. Schweißausbruch, Atemnot. Einen Notrufknopf gibt es hier nicht. Weiße Wirbel im Kopf. Wie soll er sich bemerkbar machen? Was ist los? Sowas habe ich noch nie erlebt. Die Story auf dem Tonband. Ist die schuld? Erstmal ruhig. Erstmal durchatmen. Schalte das Zeug aus. Heftig pumpen sitzt er vor der Bandmaschine. Nur langsam gelingt es, die Gedanken zu sortieren. Doch, es muss so sein. Es hängt mit der sentimentalen Story zusammen. Lass das Tonband 10 Minuten zurücklaufen. Spiel dir die letzten Szenen nochmal vor. Und nun hört er es. Während der Leutnant die Krankenschwester tröstet, ist im Hintergrund das Wumm zu hören. Die Luftmoleküle tragen es durch die Nacht bis ins Dschungellazarett. Das zumindest hat der andere Regisseur richtig gemacht. Vielleicht war er älter. Wer sowas erlebt, bloß ein einziges Mal, der setzt kein Maschinengewehrfeuer ein. Aber was war mit mir? Wieso habe ich das Geräusch beim ersten Durchhören nicht bemerkt? Hat die Handlung mich abgelenkt? Blackout. Wenn man stundenlang Tonbänder hört, kann das vorkommen. Welche Instanz hat trotzdem aufgepasst? Welches Organ? Das Geräusch muss an mir vorbei mit der Erinnerung Kontakt aufgenommen haben. Und die hat auf Panik geschaltet. Früher mal. Das fällt ihm jetzt ein. Hat er das Geräusch, exakt dieses Geräusch, leichtsinnig verraten. Bei einer Podiumsdiskussion. Nun hat es sich gerecht. Gibt es eigentlich nichts zum Lachen in deinem Museum? So richtig was zum Lachen? Mehr als genug. Davon können wir einiges brauchen. Paul, habe ich gerufen. Was ist los, Paul? Stopp! Du musst... Warum? Erst die Ansage. Raum 9. Also, wer ist Paul? Den gab es nicht. Wieso hast du dann nach ihm gerufen? Am Schlusstag des Freimarkts in Bremen war ein Feuerwerk vorgesehen. Das erste seit vielen Jahren. Weil alle noch die Kriegsgeräusche im Ohr hatten, hielt man sich mit Knallfröschen, Böllern oder Kanonenschlägen zurück. Die Raketen hatten Namen wie Chrysantheme, Trauerweide, Fontäne. Du warst dabei? Zusammen mit meiner Mutter und mit meiner Schwester Friederike. Wir freuten uns auf die Sensation, deshalb haben wir uns vorgedrängelt. Ich glaube, wir standen in der 3. Reihe. Als es dann losging, ja? Da hat irgendwas in meinem Kopf. Ich dachte, nein, ich wollte denken, das ist bloß. Aber irgendwas hat gerufen, weg, sofort weg. Und Paul? Natürlich habe ich gemerkt, dass die Leute über mich lachten. Auch weiter hinten, wo es größere Lücken gab, habe ich in amüsierte Gesichter gesehen. Ein 12-Jähriger... Nur vor dem harmlosen Geknalle abhaut? Diese Blöße wolltest du dir nicht geben? Deswegen ist dir Paul eingefallen? Paul, habe ich geschrien. Warte, Paul, mach dir nicht ins Hemd. Das ist bloß ein Feuerwerk. Komm zurück, Paul. Immer weiter bin ich gerannt. Aber Paul war schneller als ich. An meine Mutter und an Friederike habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Unter der Hermann-Böse-Unterführung durch. Erst auf dem Bahnhofsvorplatz habe ich angehalten. Der Kontakt zu den beiden war verloren. Bestimmt suchten sie nach mir. Weil ich kein Geld dabei hatte, musste ich schwarz mit der Straßenbahn fahren, um nach Hause zu kommen. Du hast dich geschämt. Wieso denn? Es ging nicht um mich, es ging um Paul. Der war der Feigling, der Freimarkt und Krieg nicht auseinanderhalten konnte. Später bei der Sache mit den Panzern habe ich den gleichen Trick verwendet. Besser, man nimmt jemand anders in Schutz. Dann fällt nicht so auf, dass man selber Schutz braucht. Genau wie bei uns. Auch wir. Ja, ihr seid auch eine Art Paul. Raum 10. Wir befinden uns in der Luft. Ein Urlaub in Tunesien ist geplant. Seine Frau und er haben sich für den Abendflug entschieden. Plötzlich wird mir klar, dass ich seit einer Stunde dieselbe Zeitungsseite lese. Immer dieselbe Seite. Kleinanzeigen, die mich nicht im geringsten interessieren. Ich lese und lese, ohne wirklich zu lesen. Über dem Mittelmeer gibt es einen blutroten Sonnenuntergang. Um das Naturschauspiel besser zu sehen, drängelt eine Gruppe Jugendlicher in die rechte Kabinenhälfte. Aus heiterem Himmel rastet ihr aus. Wie wäre es, wenn ihr auf euren Plätzen bleibt? Ist euch nicht klar, dass ihr das Flugzeug aus dem Gleichgewicht bringt? Seine Frau ist irritiert. Auch die Jugendlichen schütteln die Köpfe, aber sie fügen sich. 15 Minuten später geht der Co-Pilot durch den Mittelgang. Am liebsten würde er den Mann ebenfalls anbrüllen. Sie bleiben vorne im Cockpit und achten auf die Instrumente. Das Geräusch. Es war das Geräusch. Der idiotische Zwillingseffekt. Geht es genauer? Martin, mein kleiner Bruder und ich haben im Sandkasten gespielt. Hinter dem Haus unseres Großvaters in Halle. Februar 1945. Ein kalter, sonniger Wintertag. Plötzlich ist Brummen in der Luft. Ein gleichmäßiges Brummen. Es schwillt an, kommt näher. Sämtliche Fensterscheiben beginnen zu vibrieren. Dann auch die Regenröhren aus Zinkblech. Sie scheppern in den Halterring. Am Ende vibriert sogar der eigene Schädelknochen. Flugzeuge erscheinen am Himmel. 20, 30 Maschinen nebeneinander. Lauter schwarze Kreuze. Gleich hinter der ersten Reihe eine zweite. Dann die dritte. Danach ein Zwischenraum. Und die nächste Dreierformation. Ein Himmel voller Flugzeuge. Die Erwachsenen stürzen aus dem Haus, starren nach oben. Das ständige Dröhnen presst die Luft zusammen. Sie wirkt wie feste Materie, wie Glas, sodass man sich nicht bewegen kann. Auch die Flak auf dem kleinen Galgenberg hält still. Jede der Maschinen müsste nur eine Bombe ausklinken. Und die Stadt, zumindest das Stadtviertel, gäbe es nicht mehr. Fliegt weiter. Fliegt bitte weiter. Lasst uns in Ruhe. An diesem Tag hatten sie ein anderes Ziel. Das Geschwader war unterwegs nach Dresden. Die zweite von vier Wellen am helllichten Tag. Was in der Nacht davor geschehen war, ahnte keiner der Anwesenden. Die erste Welle hatte Dresden aus anderer Richtung erreicht. So ist das eben. Zufall, der blinde, idiotische Zufall. Wir da unten sind Dreck. Und über dem Mittelmeer? Von einer Sekunde auf die andere wusste er, nie wieder kannst du in ein Flugzeug steigen. Das Geräusch. Das ununterbrochene Brummen. Es zersägt mir das Hirn. Wer ständig mit dem Schlimmsten rechnet. Wie kann der es wagen, in 10.000 Meter Höhe über dem Meer zu hängen? Ohne Stütze, ohne irgendeinen Halt. Schon für die Reise von Tunesien zurück haben sie eine Fähre benutzt. Thank you. um 11. Umzug? In eine größere Wohnung, die man nicht mehr mit anderen teilen muss? Ich rede ungern darüber. Weil es immer noch mit dem Krieg zusammenhängt? Eher mit der Zeit danach. Die Jahre in Halle waren vorbei. Wir lebten in Bremen. Die Familie gehörte wieder zusammen? Zusammen ist nicht das richtige Wort. Damals ging es vielen so. Die meisten Paare hatten jahrelang getrennt gelebt. Zu Hause war ganz was anderes passiert als an der Front. Jeder war übervoll mit Erlebnissen, mit eigenen Erlebnissen. Für fremde Erlebnisse blieb daneben kein Platz. Man schaffte es nicht, darüber zu sprechen. Man hörte sich nicht zu. Sein Vater... Der war Sanitätsgefreiter. Die vielen Verstümmelten, Sterbenden, Leichen jeden Tag. Zu seinen Aufgaben gehörte es, amputierte Arme und Beine zu verbrennen. Wie kann man sich da für Fliegeralarme interessieren, für Flucht über die Ostsee? Frau und Kinder hatten überlebt, das musste reichen. Aber die Mutter? Die wollte ihn zum Zuhören zwingen. Nimm das endlich zur Kenntnis. Alle fünf habe ich durchgebracht und du warst nicht da. Sie hat ihn angegriffen. Mit Fäusten. Beide Handrücken hatte sie ihm zerkratzt. Er hat sich kaum gewehrt. Wahrscheinlich fühlte er, sie hat recht. Alle hatten zu viel erlebt. Viel zu viel. Unmöglich, damit fertig zu werden. Die Kinder mittendrin? Kinder müssen akzeptieren, was um sie herum passiert. Eine andere Chance haben sie nicht. Aber sie merken es sich? Ich habe nicht mal geahnt, dass es mich verfolgen wird. Durch das ganze Leben. Wie lange ist das so gegangen? Jahrelang. Mehrmals im Monat. Dann kam es zu dem Vorfall mit dem Bild. Raum 12? Der kolorierte Holzdruck, der im Wohnzimmer in Bremen hing. Der Künstler hieß Schulz-Wahlbaum, eine regionale Berühmtheit. Die Mutter hatte ihn bei einer Auktion kennengelernt. Er lud sie in sein Atelier ein. Nach dem dritten oder vierten Besuch kam sie mit dem Papierbogen nach Hause. Der Vater hatte was dagegen? Er kochte vor Eifersucht. In einem Wutanfall hat er das Bild verbrannt. Ein harmloses Stück Papier. Für sie war es mehr. Sehr viel mehr. Für sie war es ein Stück wiedererkämpftes Glück. Das musste sie verteidigen, wie eine Löwin ihr Junges. Das heißt, sie und der Künstler... Was ihr immer denkt. Es war nichts zwischen den beiden. Überhaupt nichts. Sie mochte das Bild und Schluss. Davor hatten wir alles verloren. Wir besaßen buchstäblich nichts. Das Bild war der erste Gegenstand, der nicht unbedingt gebraucht wurde, wie ein Kochtopf oder Besen. Und? Am nächsten Tag war die Mutter verschwunden. Erst gegen Abend kam sie zurück. Mit einem neuen kolorierten Druck, sogar das gleiche Motiv. Der Vater musste den Papierbogen an die Wand nageln. Raum 13. Ja, bring ihn was. Als heute Morgen die Glocken von Wien zum Frühgottesdienst riefen, eröffnete sowjetische Artillerie das Feuer auf Budapest. Der letzte Akt des größten und erschütterndsten Volksaufstandes unseres Jahrhunderts hatte begonnen. Inzwischen sind alle Nachrichtenverbindungen mit der ungarischen Hauptstadt abgerissen. Lediglich über die Funkstation... Wenn ich es richtig erinnere, hatte ich das Abitur gerade hinter mir. Seit wenigen Monaten besuchte ich die Universität. Nur während der Semesterferien war er zu Hause, im Elternhaus in Bremen. Er schlief alleine im Jungszimmer. Die beiden Brüder scheinen unterwegs gewesen zu sein. Michael, der Ältere, hatte seine kaufmännische Lehre abgeschlossen und er arbeitete bei einer Firma in Düsseldorf. Martin, der Jüngere, war auf Klassenfahrt in Schulandheim. Sowjetische Panzer haben heute alle strategischen Punkte der ungarischen Hauptstadt besetzt. Die Radionachrichten am Abend davor hatten über Ungarn berichtet. Dass in den Straßen noch gekämpft wird. Studentendemonstrationen im Zentrum von Budapest. Große Teile der Bevölkerung schlossen sich an. Man sprach von einem Volksaufstand. Es wurde geschossen? Die sowjetische Besatzungsmacht griff sofort ein, unterstützt durch von außen einmarschierende Truppen. Und dieses Geräusch, dieses Rasseln? Das war früh morgens zu hören. Die Dämmerung hatte eben eingesetzt. Plötzlich brüllte die Luft. Er ist ans Fenster gestürzt. Wir wohnten damals an einer belebten Bundesstraße. Komischerweise war sie leer. Vollkommen leer. Urplötzlich stand meine Mutter hinter mir. Das Elternschlafzimmer lag an der Rückseite. Der Lärm hat sie trotzdem geweckt. An der Art, wie sie sich an mich klammerte, habe ich gespürt, es ging ihr schlechter als mir. Sie hat gezittert? Nein, sie war steif. Wie aus Stein. Und dann? Dann sind sie gekommen, einer nach dem anderen. Erst jetzt habe ich gemerkt, die Straße unten war abgesperrt. Zivile Fahrzeuge mussten sich Umwege suchen. Sämtliche Frontscheinwerfer waren aufgeblendet. Wovon redest du? Von den Panzern. 30 oder 40. In meiner Erinnerung sind es 100, aber das ist übertrieben. Die Geschützrohre waren nach vorne gerichtet. Jeder hätte den Vordermann abschießen können. Hast du Menschen gesehen? Die Turmklappen waren geöffnet. Darin stand je ein Soldat in Tarnuniform. Einige hielten rote Signalflaggen in der Hand. Aber es gab nichts zu signalisieren. Man fuhr geradeaus. Du dachtest, es ist Krieg? Im Laufe der Vormittagsstunden begann die Flucht vor den vorrückenden Panzern. Plötzlich habe ich gemerkt, dass meine Mutter weint. Als wir am ungarischen Schlachtbaum standen, kamen sie uns entgegen. Flüchtlinge auf Lastwagen und Treckern. Jetzt fangen sie schon wieder an. Mit Personenautos auf hölzernen Pferdewagen. Nichts haben sie gelernt. Nochmal, das war zu viel für sie. Ihr fehlte die Kraft dafür. Und du? Was war mit dir? Ich war froh, dass ich mich um sie kümmern musste. Ich glaube, ich habe über ihre Angst gelächelt. Diese Frauen und Kinder mit ihren Bündeln und Päckchen auf einem Lastwagen zusammengepfercht. Obwohl? Diese Mutter, die ihren Kinderwagen über eine schneeverdreckte Landstraße schiebt. Dieser alte Mann, der als einzige Habseligkeit ein Fotostativ gerettet hat. So zogen sie bis zum rot-weiß-roten Schlachtbaum, wo sie österreichische Gebirgsjägerposten und die Schwestern des Roten Kreuzes in Empfang nahmen. Hier der Bericht aus dem Gasthof in Klingenbach. In einem Gasthof hier in Klingenbach ist eine improvisierte Auffangstelle eingerichtet worden. Auch Sie sind heute geflüchtet von Ödenburg. Ja, das sind wir zu Fuß natürlich. Ja. Aber es sind dann gekommen ungarische Lastwagen. Sie haben uns aufgenommen. Und diese Österreicher, wo wir nicht genug unserem Dank, ich weiß nicht, ich kann mich überhaupt nicht ausdrücken, bitte, was wir für Österreich, für Deutschland, für alle die Länder, nicht wahr, fühlen. Später am Tag haben wir erfahren, es handelte sich um ein Manöver. Mit Ungarn hatte das Ganze nichts zu tun. Man hätte die Bevölkerung besser informieren sollen. Warum erzählst du es hier? So komisch es klingt. Die Angst meiner Mutter hat mir geholfen. Ich konnte denken, auf dich kommt es nicht an. Sie ist es, die Schutz braucht. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das ist nach dem Tod seiner Mutter passiert. Er hat das Büro des Chefarztes gestürmt, um den Mann anzugreifen. 24 Stunden vorher war sie eingeliefert worden. Halbseitig gelähmt, nach einer Serie von Hirninfarkten. Weil kein Zimmer frei war, wurde das Bett auf dem Flur geparkt. Ja, stimmt. Meine Mutter ist auf dem Klinikflur gestorben. Die Nachricht hat mich auf einer Dienstreise erreicht. Keine Chance, es rechtzeitig zu schaffen. Die Geschwister waren über den unwürdigen Tod genauso empört wie ich. Wie hat der Arzt reagiert? Ich habe ihm von einer Frau erzählt, die urplötzlich aufspringen konnte. An einer Geburtstagstafel oder Weihnachten, wenn alle um den Esstisch saßen. Aus heiterem Himmel machte sie einen Kopfstand, sodass ihr die Kleider über das Gesicht rutschten. Seht es euch an, ich habe immer noch schöne Beine, die schönsten Beine der Welt. Nie durfte ich das ausnutzen. Für sie ist der Krieg weitergegangen. Immer weiter. Als der Arzt kapierte, wie es zusammenhing, hat er ein seltsames Angebot gemacht. Wenn Sie wollen, überfallen Sie mich nochmal. Aber ich warne Sie. Jetzt weiß ich, was Sie vorhaben. Una volta all'anno. Raum 14. I rumori del mondo si ritrovano in che luoghi? Dove le grida non furono? Ganz zufällig ist er da reingeraten, mit mehreren Freunden. Dove le grida? Ein Weinfest. Non furono d'aiuto. Hoch oben in den Abruzzen. Schon mittags, gleich nach der Ankunft, haben sie gemerkt, hier wird was vorbereitet. Piazza della Repubblica, so heißt in vielen italienischen Orten der zentral gelegene Platz. Neben dem Brunnen war eine Bronzetafel angebracht. An dieser Stelle haben deutsche Wehrmachtssoldaten am 18. April 1944 7 Zivilisten ermordet. Darunter die Namen und Daten der Toten. 5 Frauen, 2 Jugendliche. Trotzdem seid ihr geblieben? Nicht trotzdem, wegen. Abends schien niemand auf die Gedenktafel Rücksicht zu nehmen. Lange Tische waren aufgebaut, es wurde gegessen, getrunken, getanzt, gelacht. Wir mittendrin. Plötzlich Stille. Alle sahen zum Brunnen rüber. Dort stand ein Greis. Schwarzer Anzug, altmodische Krawatte. Der frühere Lehrer, hat jemand geflüstert. Jahr für Jahr wird das Weinfest unterbrochen, damit er sein neuestes Gedicht vortragen kann. Er ist Zeuge des Massakers. Damals war er gerade mal 12. Una volta all'anno. Einmal im Jahr. I rumori del mondo versammeln die Geräusche der Welt si ritrovano sich an den Orten, in quei luoghi, wo Schreie nicht geholfen haben. Dove le grida non furono d'aiuto. Muti ascoltano tesi. Stumm hören sie le voci dei fratelli trucidati. Den geschundenen Geschwistern zu. Dann ging das Fest weiter. Niemand hat sich daran gestört, dass wir Deutsche waren. Raum 15. Der zusammengeknüllte und verbrannte Farbdruck. Auch dazu gibt es ein Zwillingsgeräusch. Das dreistöckige Gebäude gegenüber dem Dante-Denkmal in Ravenna. An der Stelle hat früher das Sterbehaus des Dichters gestanden. Im Untergeschoss gibt es einen Saal, in dem Zeitungen ausliegen. Tages- und Wochenpresse aus vielen Ländern. Sogar aus Fernost und Südamerika. Nicht bloß die aktuelle Ausgabe, die Stapel reichen mindestens einen Monat zurück. Es herrscht striktes Redeverbot im Raum. Die Besucher sollen lesen. Das Umblättern der Seiten, das Falten, das Glattstreichen, das ungeduldige Schütteln oder Schlagen, wenn ein Blatt nicht gleich gehorcht. Es hört sich an wie das Rascheln der Zeit. Was ist das eigentlich? Ein Geräusch? Eine Art Musik? Eine Art Sprache? Weder noch. Geräusche sind etwas Drittes, das getrennt von uns existiert. Wir können die Geräusche hören, manchmal erzeugen wir sie. Aber meistens sind sie unter sich, sie leben ihr eigenes Leben. Warum sie gerade so und nicht anders klingen, was sie bedeuten und was sie uns sagen wollen, das bestimmen die Geräusche selber. Einen ganzen Nachmittag lang hat er dort gesessen. Ich muss rein. Hat er zu dem Museumswärter gesagt? Noch einmal muss ich rein. Nun ist es passiert. Wir sind drin gewesen. Damit ist es genug. Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche von Christoph Bungert. Die Rollen und ihre Darsteller: Ich, Wolf-Dietrich Sprenger. Frau, Christiane Motter. Mann, Oliver Urbanski. Komposition, Kontrabass und Geräusche: Stefan Scheib. Perkussion: Dirk Rotbrust. Technische Realisation Manfred Jungmann, Stefan Scheib und Katharina Bieler. Regieassistenz Sandra Sudmöller. Regie Katharina Bieler. Produktion Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk und den Mitteldeutschen Rundfunk 2018. Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche von Christoph Bugert können Sie 7 Tage auf unserer Internetseite www.swr2.de anhören. Nächsten Sonntag hören Sie hier in SWR 2 um 18.20 Uhr Clavigo nach dem gleichnamigen Trauerspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Das Monte Alexander Ensemble war das mit What's Going On von Marvin Gaye, Al Cleveland und Obie Benson. SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert. Das Teewasser ist aufgesetzt. It's Tea Time, Wolfram Wessels. Das war das Thema auf dokublog.de, Christine Werner. It's Tea Time. Etat mit Eis. Attest im Ei. Über den Brexit haben sich viele beim Tee unterhalten. Mehr dazu auf Spur 1. Spur 1. Auf Spur 2. Spur 2. Blicken wir zurück auf eine Tagung über Innovation im Journalismus und voraus. Spur 4. Auf die Eröffnung des Hermann-Nabe-Archivs in Berlin. Und öffnen zwei neue Spuren. Spur 5. Auf der wir Redakteure fragen, warum soll ich mir das anhören? Spur 6. Und dem jüngsten Gerücht nachgehen. So, jetzt ist das Wasser heiß, kann losgehen. Spur 1, Doku-Block. English Tea Room. Rom liegt so nahe. Hier Oslo-Magnet. Zurück zum Tea Time zu kommen, also zu dem Essen. Wir trinken Tee in England schon seit 1660. Und eine Dame des Adels, the Duchess of Bedford, sie kam auf die Idee, nachmittags nicht nur Tee zu trinken, sondern Kleinigkeiten dazu anzubieten. Was gehört eigentlich zu einer Very British Tea Time? In Stuttgart führen Lynn und Christian Hazelwood, beide waschechte Londoner, den English Tea Room. Andreas Fritz war dort. Und damals, also der Raum war hübsch, vielleicht hat ein Orchester gespielt im Hintergrund. Saß man auf einem Sofa oder auf einem Chaise Longue und man hatte einen kleinen Beistelltisch. Und auf diesem Beistelltisch kam dann ein Etagere mit drei Tellern. Und dann zuerst unten so ein Etagere, Afternoon Tea ist ja wie, sozusagen wie eine Mahlzeit in drei Gängen. Und der untere Teller ist immer die Sandwiches. Mittel, also der zweite Teller, kommen dann die Scones, das ist sozusagen ein Cream Tea. Und dann ganz obendrauf hat man feine Süßigkeiten, wie zum Beispiel Eclair oder Macaron oder Tartlets. Also man isst sich quasi durch diese drei Gängen von oben bis nach unten. Und es dauert schon 2 bis 3 Stunden, bis man fertig ist. Und man trinkt natürlich viel Tees. Spur 3, Rückblick. Algorithmus, Logarithmus, Omas Girlhood mit Glasur. Oh, ihr AG mutlos. Das Internet hat die Datenflut erheblich gesteigert. Das Smartphone die Zeiten verkürzt, in denen wir Neues erfahren. Und Kollege Roboter ist bereits in einige Redaktionen eingezogen. Algorithmen schreiben Nachrichtentexte. Tolles Thema für eine Tagung, die kürzlich in Tutzing stattfand. Ich konnte leider nicht selbst hinfahren, aber Steffen Grimberg war da. Und den habe ich gefragt, wie es war. Steffen Grimberg. Ja, Tag, Wolfram Wessels. Hallo, Wolfram. Hallo. Medieninnovationen verändern den Journalismus. Das war der Titel und die These der Tagung an der Medienakademie in Tutzing. Von welchen Innovationen war denn da die Rede? Naja, es geht um ganz viele verschiedene Bereiche. Es ging um Virtual Reality, wo allerdings eine relativ nüchterne Bilanz gezogen wurde. Also ist wirklich Virtual Reality mit Journalismus zu vereinbaren, beziehungsweise kann es den Journalismus weit nach vorne bringen. Da haben viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Referenten auch ein Fragezeichen dran gemacht. Was allerdings ganz klar ein Trend ist, das ist der sogenannte Roboterjournalismus, also ein algorithmusbasierter Journalismus, wo beispielsweise, wenn es um viele Zahlen geht, eben tatsächlich heutzutage schon Computerprogramme dann Sportmeldungen, Wirtschaftsmeldungen nach einem gewissen Schema F zusammendrechseln, die dann allerhöchstens noch von menschlichen Redakteuren danach nochmal kontrolliert werden, abgenommen werden. Aber die Hauptarbeit, die macht dann der Kollege Roboter. Aber die Daten holen sich die Algorithmen doch auch aus dem Netz. Da könnte ich doch gleich ins Netz gehen. Das ist richtig, aber natürlich ist das dann schon eine aufbereitete, eine Art kuratierte Form. Es wird ja nach verschiedenen Kriterien gesucht. Es werden vielleicht auch Unplausibilitäten rausgerechnet, die man selber so gar nicht vielleicht bemerken würde. Und es ist natürlich einfach eine Zeitersparnis. Ich bekomme dann das fertige Ergebnis relativ, zeitsparend, zeitökonomisch serviert. Ja, wurde denn darüber auch diskutiert, ob das die Meldung nun besser macht, also informationsreicher oder einfach nur schneller? Das macht sie auf jeden Fall schneller, informationsreicher wird das sicherlich nicht, jedenfalls heute noch nicht, wobei da muss man abwarten. Die künstliche Intelligenz, hinter der sowas ja steckt, also künstliche Intelligenzstrategien, die sind ja auch jetzt noch in der Entwicklung. Es ging dann auch eher im zweiten Teil der Tagung um die Fragen von Innovation. Was gibt es an neuen Ideen? Was gibt es unter Umständen auch an neuen Geschäftsmodellen und Angeboten, die eben über die klassischen, es ging vor allen Dingen um Zeitungen und Zeitschriften, hinausgehen? Und da gab es auch ein paar ganz spannende Einblicke in das Labor sozusagen, was bei verschiedenen Verlagshäusern und Medienhäusern jetzt aufgebaut wurde. Ja, ich kann mir vorstellen, dass technische Innovationen schon bei Verbreitungs- und Vermarktungsaspekten eine wichtige Rolle spielen. Aber das hat ja nicht unbedingt Einfluss auf die Qualität des Journalismus. Das ist richtig, aber es gibt eben zum Teil auch private Start-ups, beziehungsweise auch von ganz jungen Menschen, die ganz interessante Geschichten haben, die dann schon qualitativ über das herausgehen, was die klassische Zeitungsredaktion zu leisten ist. Es gibt zum Beispiel Newsado, das ist eine aus Österreich stammende Idee, die eben wirklich ernst machen will mit einer Art personalisierter Zeitung oder personalisierten journalistischen Angeboten aus ganz vielen verschiedenen Quellen in aller Welt, die sie dann auf Deutsch allerdings eben für die Leserinnen und Leser bereithalten. Oder The Buzzle, das ist ein Start-up, die wollen also eine neue Kommentarplattform bieten, die zum Beispiel eben nicht nur klassische Zeitungskommentare durchforstet nach entsprechenden Themen, die man personalisiert eingeben kann. Da gibt man dann ein, ich interessiere mich besonders hier und hierfür, sondern die wollen auch die ganze Blogosphäre durchleuchten. Und das ist ja in der Tat etwas, das leistet in dem Sinne noch keine journalistische Redaktion. Aber das führt letztendlich doch dann zur berühmten Blasenbildung. Das muss nicht unbedingt so sein. Dario Nassal, das ist der Gründer von The Buzzet, also diesem Kommentar, Aggregator, der hat klar gesagt, wir wollen auch die verschiedensten Gesichtspunkte, verschiedene Themen bieten. Das heißt also, da wird es nicht nur die Blase, meinetwegen die und die sind dafür und die Gegenkommentare, die werden ausgeblendet geben, sondern sollen eben wirklich von A bis Z das gesamte Spektrum in seiner ganzen Bandbreite soll da aufscheinen. Also von daher ist da der Blasenbildung eigentlich sogar was entgegengesetzt. Was dann natürlich jeder einzelne Nutzer daraus macht, das bleibt abzuwarten. Bei den Innovationen, von denen da die Rede war und über die wir gesprochen haben, ging es ja meistens um technische Innovationen. Das scheint mir aber im Moment doch nicht das Hauptproblem des Journalismus zu sein, wenn ich zum Beispiel an den Fall Relotius denke, der ja kein Einzelfall ist. Das ist absolut richtig. Da muss man allerdings sagen, das Thema der Tagung ging eben schon sehr in diese technische Dimension. Der Fall Relotius, das hat ja was von redaktionellen Abläufen zu tun. Meinetwegen auch der Fall mit den Fernsehdokumentationen beim Westdeutschen Rundfunk, wo also eben angeblich echte Menschen dann sich in Wirklichkeit als Komparsen, die über eine entsprechende Agentur im Netz gefunden worden waren, entpuppten. Das sind aber sicherlich Fragen von redaktionellen Kontrollmechanismen. Da gibt es vielleicht eine Schnittstelle auch mit dem Thema der Tagung. Das ist diese unglaubliche Geschwindigkeit, dieser unglaubliche Druck, der auf allen Redaktionen, auf allen Journalistinnen und Journalisten heute lastet, eben möglichst schnell, möglichst viel zu präsentieren. Und natürlich ist es vielleicht auch, sagen wir mal, nicht die allerglücklichste Geschichte, wenn man in einer Redaktion jetzt ständig mit so einer Art Grundmisstrauen den Kollegen gegenüber auftritt und sich immer fragt, ob da nicht irgendeiner schummelt. Spur 1. Doku-Blog. Schottland nach LSD tot. Nicht nur viele Engländer und vor allem Iren haben ein Problem mit dem Brexit. Auch unter den Schotten gibt es viele Kritiker. Einer äußert sich bei einem Glas Tee gegenüber Theresa Schomburg. Well, of course, the majority of people in Scotland voted to stay in the EU. And in fact, in the 2014 independence referendum, many people changed their vote. Die Mehrheit der Schotten stimmte für einen Verbleib in der EU. Beim Referendum 2014 votierten viele anders, weil sie glaubten, die einzige Möglichkeit, in der EU zu bleiben, wäre weiterhin dem Vereinigten Königreich anzugehören. Ich glaube aber, Schottland wäre stark genug, um allein in der EU zu bleiben. Es ist besser, in der EU zu bleiben, so in einer Familie von Nationen, als in der Vereinigten Königreich. Wir haben eine Stimme in der EU. Mit der Vereinigten Königreich, wir haben keine Stimme. Spur 4. Ausblick. Hörspielkunst. Spieluhrenkost. Sehtonspurkeil. Hörspiel hören im öffentlichen Raum, in Bars, Galerien, Planetarien, Kinos. Das ist inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr und die Akademie der Künste in Berlin hat damit ja auch schon einige Erfahrungen, die mir allerdings eine ganze Weile brach zu liegen schienen. Im Februar nun hat sie eine neue Reihe gestartet, Anhörung heißt sie. Cornelia Klaus und Thorsten Musial sind jetzt in einem Berliner Studio. Sie sind in der Akademie für das Projekt zuständig. Cornelia Klaus, Sie haben die Reihe kuratiert. Was ist denn da zu hören? Also wir hatten im letzten Jahr schon eine Veranstaltung, die hieß Vision Radio. Da gab es so eine Art Parforce-Ritt durch die ganze Geschichte des Hörspiels. Und wir haben gemerkt, es ist wirklich ein ganz reicher Bestand. Und wir wollen jetzt erstmal vor allem gucken, wo entdecken wir neue Strategien? Also was sind eigentlich Hörspiele, die so ein neues Kapitel aufgeschlagen haben? Und da haben wir zum Beispiel mit Der Mann im Fahrstuhl, Heiner Müller im Verbund mit Heiner Goebbels, glaube ich, einen ganz guten Aufschlag gehabt, der darauf zielt, erstmal sozusagen das, also Musik und Sprache auf eine ganz forcierte Weise zusammenkommen. Wir haben das dann fortgesetzt mit Inge Müller, einfach mal auch der Fairness halber. Inge Müller, die Frau von Heiner Müller, die immer ein bisschen in seinem Schatten stand. Und da gibt es von Ulrich Gerhardt in der Regie eine ganz bemerkenswerte Toncollage, wo er auch versucht hat, die Stadt Berlin in ihrer Räumlichkeit in Verbindung zu bringen mit der Poesie von Inge Müller. Thorsten Musial, am 12. März, Dienstag in einer Woche ist das, steht ein besonderes Ereignis auf dem Programm, die Eröffnung des Hermann-Naber-Archivs. Das interessiert mich natürlich besonders, denn Hermann Naber war hier in Baden-Baden lange Hörspielchef des Südwestfunks. Hier ist er auch gestorben. Wie kam denn sein Nachlass nach Berlin und was enthält er? Also wir haben bei uns verschiedene Nachlässe von Film- und Radiokünstlern. Und natürlich insbesondere Mitgliedern der Akademie. Und das war Hermann Naber über lange Jahre. Er war auch Direktor der Sektion dort. Und insofern war es fast selbstverständlich, dass ein künstlerischer Nachlass zu uns ins Archiv kommt. Und diese Archivvorstellung ist insofern auch ein besonders glücklicher Umstand, weil es mit dem Thema, ein Wahlspruch von Hermann Naber, Hörspiele für die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit für das Hörspiel, genau in die eben skizzierte Reihe von Cornelia Klaus passt. Und auch an diesem Abend wollen wir natürlich über das Hörspiel ins Gespräch kommen. Wir haben uns Gäste eingeladen, Gäste, die mit Hermann Naber zusammengearbeitet haben, Ursula Ruppel vom Hessischen Rundfunk ehemals, Ulrich Gerhardt und Oliver Sturm, der als junger Assistent schon bei Hermann Naber gearbeitet hat. Diese werden uns berichten über die Zusammenarbeit, aber auch über die Rolle von Hermann Naber als Ermöglicher, als Förderer, dass er verschiedene Plattformen für das Hörspiel geschaffen hat und immer nach einer Öffentlichkeit für das Hörspiel gesucht hat. Was enthält denn das Archiv konkret? Manuskripte, Aufnahmen, Korrespondenzen oder was? Sehr viele Manuskripte. Hermann Naber hat sich ja auch immer theoretisch mit dem Radio auseinandergesetzt. Er war auch sehr interessiert an der Rundfunkgeschichte. Zum Beispiel hat er eine Edition der Niederschriften der ersten Tagung Dichtung und Rundfunk von 1929 herausgegeben. Aber er hat sich auch immer dazu geäußert, wie kann man denn Hörspielen noch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Also da gibt es sehr viele theoretische Schriften, aber natürlich auch Unterlagen zu seinen verschiedenen Editionen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Kotters Hörbühne, ein Vorläufer, um sozusagen populäre Hörspiele auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu halten. Mhm. Und ein vielleicht auch nicht unwesentlicher Punkt, Hermann Naber war ja sehr in das Projekt Deutsche Mediathek involviert, ein Projekt, das an der Akademie der Künste auch gestartet ist. Und dort hat ihn auch sehr interessiert, wie kann man das Hörspiel zur Verfügung halten. Heute haben wir ja glücklicherweise bei verschiedenen Mediatheken der einzelnen Radiosender bestimmte Hörspiele, die man sich dort schon abrufen kann. Ja, die Reihe Anhörung ist erst einmal bis Juni geplant. Danach wird es auch noch weitergehen. Vielen Dank, Cornelia Klaus und Thorsten Musial von der Akademie der Künste in Berlin. Spur 1. Doku-Blog. Britisch Doku-Blog. O Urbild, gib Kost. Kobold, bist ruhig. Hello and welcome. Traffic news. If you're coming into London from the south, avoid Tower Bridge this morning. There's a half mile tailback. You having a laugh? Platform 4 for the 0724 First Capital Connect. I have a feeling, my dear, you're going to enjoy this quite a lot. Sometimes in life things can come across as rather odd or often peculiar. I do believe that everything is shipshape and Bristol fashion. Freesound.org ist eine englischsprachige Variante von docublog.de und der Luxemburger Joseph Pechon hat sich ihrer bedient für eine Collage, die versucht, die Stimmung in England einzufangen. Verbindungsprobleme. Vom Telefon bis Shakespeare. What's that you say? What's that you say? Ladies and gentlemen. Hey, hey. You there. Sir, I'm talking to you. Hello? Is there anybody home? Hello? Earth is calling. This man here wants your attention. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? Spur 5. Warum soll ich mir das anhören? Soll ich das hören? Los, hol Radieschen, so ländliches Ohr. Morgen startet in SWR 2 Tandem eine neue Hörspielserie. Sie beginnt mit Staffel 1, Folge 1. Zwei Staffeln sind bislang geplant mit je 10 Folgen. Da geht schon einige Zeit ins Land, einige Lebenszeit. Warum soll ich mir denn das alles anhören, frage ich mal den Redakteur Walter Filz. Naja, also aus dem einfachsten und billigsten aller Gründe. Erstmal, weil es spannend ist. Und weil, ich glaube, wenn Sie schon Lebenszeit ansprechen, die Lebenszeit zu dem, was einem da geboten wird, in einem ganz guten Verhältnis steht, denke ich. Das ist ein Mystery-Thriller. Mhm. Und Mystery-Thriller ist ja eigentlich ein Genre, was man aus dem Fernsehen her eher kennt, so psychomäßig, auch ein bisschen Verschwörungstheorien, also sehr heftiges Zeug. Wie geht denn das im Radio? Naja, von der Story her oder vom Grundgedanken her bedeutet Mystery ja eigentlich nur, es ist nicht alles rational, was passiert. Es gibt so eine irrationale Ebene in vielen Mystery-Serien. Ist diese irrationale Ebene auch immer so ein bisschen mit technischen Errungenschaften oder geheimen Erfindungen, geheimen Entdeckungen. In diesem Fall ist es aus der Welt der Biologie mit geheimen Entdeckungen verbunden. Also Dinge, die jetzt nicht vollkommen esoterisch, vollkommen Fantasy ist es nicht, sondern Dinge, die so knapp über der Grenze des Denkbaren, wenn man sich vorstellt, könnte doch sein, gewisse Menschen forschen an gewissen Dingen, sind zu gewissen Ergebnissen gekommen und auf diese Art und Weise das dann kombiniert im Grunde mit einem klassischen Thriller. Wobei meistens der Horror, der Suspense und der Thrill im Fernsehen und im Film ja über die Bilder funktioniert. Also ja. Da gibt es fließendes Blut und abgehackte Körperteile. Das überträgt sich im Radio ja nicht so gut. Ja, wir sind immer ein bisschen fortgeschrittener als abgehackte Körperteile und fließendes Blut. Wir sind da schon in einer Welt, bei der, glaube ich, auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehetats überschritten würden. Also wenn man das jetzt tatsächlich bildlich inszeniert, da ginge eine Menge an Computergrafik, Animation und Spezialeffekten. Mhm. Naja, man muss ja auch überlegen, das Mystery-Genre war ja immer ein Genre, was es tatsächlich in der Anfangszeit des Radios auch gab. Ich habe natürlich mal nachgeschaut und wenn man guckt bei Oldtime Radio in USA, da gab es in 30er, 40er, noch bis in die 60er Jahre richtige Mystery-Serien. Auch im Radio, das Nicht-Sichtbare war ja auch Spuk im Äther und so, das waren ja die ersten Hörspiele. Das hat da ja auch eine gewisse Tradition, die ist aber irgendwie verloren gegangen. Naja, also ich glaube, Radio war lange, lange einfach besser darin, Dinge, die man nicht sieht, aber imaginieren kann, die man sich vorstellen kann, diese Vorstellungen zu erzeugen. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo die Tricktechnik im Film so weit fortgeschritten war. Naja, 2001 Odyssee im Weltraum ist, glaube ich, der Punkt, wo man gesehen hat, ach, da passiert etwas, da passiert auch visuell etwas, was wir eigentlich von einer Erzählung her uns gar nicht hätten imaginieren können. Und da in diesem Moment ist dann, glaube ich, auch im Radio nicht mehr viel übrig geblieben für sowas. Ja, schade eigentlich, denn der Horror im Kopf ist doch manchmal der schrecklichere als der, den man da tatsächlich sieht. Sie haben ja Akte 88 gemacht. Das ist ja eine Serie, die auch mit Verschwörungstheorien, Mystery so ein bisschen spielt, jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Aber kam da auch so ein bisschen so der Redakteur, der sagte, oh, tolles Thema, Nee, ehrlich gesagt hat das Autorenduo Serotonin, Marie-Louise Görk und Matthias Putsch, die haben das von selber erfunden. Die haben dieses Konzept vorgelegt. Das passte mir aber derart gut in den Kram. Und außerdem, wenn man so ein bisschen guckt, was gibt es im Moment an Radioserien, sehr viel ist dokumentarisch. Und da fand ich es schon attraktiv zu sagen, wir gehen jetzt genau die andere Richtung. Wir machen etwas ganz klar Vollfiktives, eine komplett erfundene Geschichte, die natürlich in der Gegenwart und unter gegenwärtigen Verhältnissen spielt. Naja, der Anfang ist ja schon so ein bisschen, es geht ja um Genmanipulation. Ja, aber wer sich verspricht, dass da jetzt ein wissenschaftskritischer Ansatz kommt, der ist spätestens bei der zweiten Folge, weiß er, nee, das passiert nicht. Tatsächlich ist Genmanipulation für uns eigentlich auch nur eine Art Möglichkeitshintergrund. Es gibt ja Manipulationen an Gensequenzen und könnte doch sein, dass da ein junger, in diesem Fall ist es ein Biohacker, kann ja sein, der fängt auch nur klein an, er arbeitet mit Bakterien, also da werden keine Menschen neu erstellt, erfunden und auch keine Schafe geklont, sondern es sind eben nur Bakterien und... Naja, die Folgen sind doch erheblich, die lösen doch dann den Krimi-Fall aus. Ja, ein bisschen teasern wir an. Also diese speziell angefütterte Bakterien entwickeln eine Leuchtkraft. Und diese Leuchtkraft, denkt sich der Nerd, die könnte man doch wunderbar anwenden. Aber wo? Ja, und als erstes fällt ihm ein, das wäre doch eine tolle Sache, wenn man das in Tanzclubs, also in der Techno-Szene, in der Club-Szene anwendet. Dass sie aber noch Nebenwirkungen haben, das... Genau. Verrate ich dann nicht. Die Nebenwirkung muss man dann nachhören. Vielen Dank, Walter Filz. Gerne. Spur 1. Doku-Block. British Doku-Block. Oberstig UK Bild. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. England scheint aus dem Häuschen. Angeblich droht ein Alkoholverbot. Die Verbindungen zur Realität scheinen verloren zu gehen. We interrupt this broadcast with this urgent message. As of today, from advice from the Health Secretary and other governing bodies, the sale of alcohol is now prohibited within the UK. Production, importation, transportation and sale of alcoholic beverages is now banned across the United Kingdom, and anybody caught will face severe penalties. We will bring you more about this throughout the day as it progresses. Spur 6. Das jüngste Gerücht. Wie gehen wir eigentlich mit der Wahrheit um? Fake News sind nicht immer gleich als solche zu erkennen. Wir spüren ihnen nach und küren in Zukunft das jüngste Gerücht. Den Anfang macht Tom Schimek. Alles Lüge mit dem Dieselfeinstaub. Yo, yo. Es geschah im eisigen Januar, da gelang der ARD ein veritabler, epochaler Coup. Die ARD wurde von einer Zeitung namens Bild gelobt, in der, anders als der Name nahelegen würde, auch ein bisschen Text steht, und zwar am 8. Januar dieser. Doku im Ersten, das Märchen von den tödlichen Dieselabgasen. Gegenstand des Überschwangs war die Dokumentation exklusiv im Ersten, das Dieseldesaster, die am Vorabend, dem 7. Januar, gelaufen war. In der ARD-Doku nun tritt Köhler als Kronzeuge auf. Die Kamera schwenkt in weitem Bogen aus dem Himmel auf das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft im Sauerland. Und da steht er ganz in Weiß vor dem Eingang des ehemaligen Klosters, geschäftig am Telefon. Verunsichert das Umweltbundesamt die Bevölkerung mit Zahlen über... Professor Köhler, Ex-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, eine Autorität zweifelsohne. Lange Jahre war Dieter Köhler der ärztliche Direktor. Der Professor beendet das Telefonat, steckt sein Gerät in den blütenweißen Kittel und schreitet zum Eingang. Schnitt. Man sieht ihn an einem Tisch sitzen, dahinter leuchten Röntgenaufnahmen, Lungen. Aber ist Köhler nicht Ex-Direktor? Er wurde, das lässt sich leicht googeln, vor bald 6 Jahren pensioniert. Wieso steht er nun im Kittel vor der Klinik, guckt auf Röntgenbilder? Ist der imposante Schwenk aus dem Himmel alt? Die NDR-Pressestelle teilt auf Anfrage mit, der Professor habe dort noch ein Zimmer und komme gelegentlich vorbei. Anruf im Krankenhaus. Im Chefsekretariat heißt es, der ist ja nicht mehr hier tätig. Der ist ja Rentner, der praktiziert ja nicht mehr. Kurz vor der ARD-Doku im Dezember 2018 hatte der Rentner eine Stellungnahme veröffentlicht zur Gesundheitsgefährdung durch umweltbedingte Luftverschmutzung. Über 100 Kollegen unterschreiben. Köhler macht nun eine Medienkarriere. Die FDP lädt ihn ein. Parteichef Lindner fordert ein Moratorium. Weil der Diesel nach jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das Klima schonendste Art ist, individuelle Mobilität sicherzustellen. Noch glücklicher wirkt Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, der von der EU-Kommission gleich mal eine Prüfung der Grenzwertgrundlagen verlangt. Und wir sehen, dass in Europa festgesetzte Grenzwerte, über die wir jetzt diskutieren, auch in Deutschland so gemessen werden, wie in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Köhler wird von vielen Zeitungen interviewt, tritt bei Anne Will auf, bei Hart aber fair. An einem Spitzentag sollen daheim im sauerländischen Schmallenberg 5 Fernsehteams aufgeschlagen sein. Man kann das leicht widerlegen. Köhlers Lieblingsbeispiel: Zigarettenrauch. Der Feinstaub schlechthin. Man kann es nicht glauben. Wir reden hier von 50 Mikrogramm. Im Zigarettenrauch erreichen wir ein halbes Kilogramm pro Kubikmeter. 1 Million Mal mehr. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In der Tat kaum vorstellbar. Denn erstens würde ein halbes Kilogramm, zu Deutsch ein Pfund Feinstaub, in einem Kubikmeter Luft ziemlich auffallen. Einem gar als schwerer Klumpen auf die Füße fallen, was wiederum ganz andere Schäden verursachen könnte. Und zweitens ist ein Mikrogramm ein Millionstel Gramm oder ein Milliardstel Kilogramm, was bedeuten würde, es wären sogar 10 Millionen Mal mehr, wenn Köhlers Zahlen denn stimmen würden. Darf's noch etwas mehr sein? Klar. Der Zigarettenrauch, wenn man ihn direkt misst, unverdünnt, erreicht 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Seine Geringschätzung für tausende Wissenschaftler, die sich seit Jahren ernsthaft mit Emissionen beschäftigen, kennt keine Grenzen. Seitdem ich nähere Daten habe, bin ich also eigentlich entsetzt, wie wissenschaftlich schlecht diese Daten erhoben wurden. Das war sozusagen wie in einer Sekte. Immerhin, erstens, Maria Krautsberger, Chefin des Umweltbundesamtes, steht auf gegen Köhler und Scheuer. Deutschland misst die Luftqualität nicht strenger als andere Länder in der EU, wie bisweilen unterstellt wird. Zweitens, die Tageszeitung Taz weist Köhler schwere Rechenfehler nach, um mindestens den Faktor 100. Beispiel: Bei einer Schachtel am Tag beträgt die aufgenommene NO2-Menge nicht, wie von Köhler im Ärzteblatt behauptet, 1 Million Mikrogramm, sondern 10.000 Mikrogramm. Drittens, die übergroße Mehrheit der 3.800 Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie hat Köhlers Stellungnahme nicht unterzeichnet. Viertens, auch der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner warnt vor einer Bagatellisierung der Auswirkungen von Luftschadstoffen. Alles Sekten? Fünftens, Journalisten des ZDF-Magazins Frontal 21 suchen in der größten öffentlichen Datenbank für medizinische Artikel nach Publikationen von Köhler zu epidemiologischen Schadstoffgefahren und finden nichts. Sechstens, der Schweizer Experte für Gesundheitsrisiken durch Luftschadstoffe, Nino Künzli, sagt dem Deutschlandfunk: Es gibt gar keinen Expertenstreit, es gibt Laien wie Professor Köhler, die jetzt einfach hinstehen und aus dem Bauch heraus so ihre Meinung kundtun. Und trotzdem, Köhler wirkt. Kleine Stichprobe am Münchner Stachus, einem der am stärksten belasteten Orte Deutschlands. Viele Menschen wollen gar nichts sagen. Die, die reden, wirken fast alle verunsichert. Ich weiß nicht, ob die Messwerte okay sind. Also nach den neuesten Erkenntnissen sind sie zu hoch angesetzt, was der Herr Professor im Fernsehen gemeint hat. Ja? Ich bin kein Lungenfacharzt. Also ich würde mich ganz gerne auf irgendwas verlassen können. Die einen sagen das eine, die anderen das. Es ist unser Diesel, den man uns wegnimmt. Und da müssen wir zusammenhalten. Incredible. Und das war die März-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Andreas Bernhard, Chris Brandl, Andreas Fritz, Steffen Grimberg, Cornelia Klaus, Tobias Musial, Josef Peschon, Theresa Schomburg, Christine Werner und Wolfram Wessels. In den Gesprächen waren lediglich Ausschnitte zu hören. In voller Länge stehen sie auf dokublog.de. Zudem es auch einen Podcast gibt, dann kriegen sie alles nochmal frei Smartphone geliefert. Anfang April geht es um die Stimme des Volkes im Vorfeld der Europawahl. Erstmals ohne Engländer vielleicht. Sprechen Sie mit Populisten oder über sie. Überhaupt, hat das Volk überhaupt eine Stimme und wenn ja, wie klingt die? Hören Sie sich um und laden Ihre Töne und Feature auf dokublog.de. Auch am Kurzdoku-Wettbewerb sollten Sie sich beteiligen. Auch da gibt es ein Thema, das lautet, worauf es ankommt. Die Siegerstücke werden während des Docker-Festivals öffentlich aufgeführt und zweimal in SWR 2 ausgestrahlt. Gegen Honorar, versteht sich. Also, der Besuch von dokublog.de lohnt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit SWR 2 Oper. Heute SWR junge Opernstars, 15 Jahre Emmerich-Smola-Förderpreis in Landau.